Winterwind, das ist mein rätselhaftes Zauberwort. Damit halt ich den Zauberweltrekord. Simsalabim, lila, lila, lila, Simsalabim. Ja, ich verzauber alles, was es gibt. Die schönste Frau mach ich in mich verliebt. Simsalabim. Ich verzauber Karten, Bälle, Glas und Licht. Aber wie's gemacht wird, das verrate ich nicht. Simsalabim, das ist mein rätselhaftes Zauberwort. Und alles, was ich will, gelingt sofort. Simsalabim, Simsalabim.